Abschnitt 34 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Von Mark Twain. Wohltun trägt Zinsen. In Beispielen. Von Kindheit auf habe ich mit besonderer Vorliebe eine gewisse Sammlung moralischer Erzählungen gelesen, aus denen ich Vergnügen und Belehrung schöpfte. Das Buch lag mir stets bequem zur Hand, und sobald mein Glaube an menschliche Tugend zu wanken drohte, griff ich danach und vertrieb mir alle Zweifel. Auch wenn mich ein Gefühl meiner eigenen Schwäche und unedlen Gesinnung niederdrückte, wies mich das Buch zurecht und zeigte mir den Weg, wie ich die verlorene Selbstachtung wiedergewinnen könne. Nur eines vermisste ich. Die schönen Geschichten brachen alle ab, sobald der Höhepunkt erreicht, die glückliche Lösung erfolgt war, und ich hätte doch so gern von dem weiteren Ergehen der großmütigen Wohltäter und ihrer Schützlinge noch etwas erfahren. Mein Verlangen hiernach war zuletzt so dringend, dass ich beschloss, mir über den ferneren Verlauf der Geschichten selbst Klarheit zu verschaffen. Ich unternahm zu diesem Zweck lange und mühevolle Forschungen und kam dabei zu merkwürdigen Ergebnissen. Ich will nachstehend nur zwei Proben davon zum allgemeinen Besten mitteilen. Zuerst werde ich die Geschichte, wie sie in den Beispielen des Guten steht, erzählen und dann die Fortsetzung beifügen, wie es mir gelungen ist, sie zu ermitteln. Der wohlwollende Schriftsteller, ein armer, angehender Literat, hatte sich vergeblich bemüht, für seine Manuskripte einen Verleger zu finden. Endlich, als er schon nahe am Verhungern war, klagte er einem berühmten Schriftsteller seine traurige Lage und bat ihn um Rat und Hilfe. Der hochherzige Mann legte sogleich seine eigenen Sachen beiseite und begann eins der verschmähten Manuskripte durchzulesen. Als er dies menschenfreundliche Werk beendet hatte, schüttelte er dem jungen Manne herzlich die Hand und sagte: »Ihre Arbeit ist nicht schlecht. Kommen Sie am nächsten Montag wieder.« Zur verabredeten Zeit erschien der junge Autor. Der berühmte Schriftsteller aber öffnete, ohne ein Wort zu sagen, ein Journal, das soeben erst aus der Presse kam, und zeigte dem Staunenden seinen eigenen Artikel, der in den Spalten des Blattes abgedruckt war. Der junge Mann sank auf die Knie und brach in Tränen aus. »Wie kann ich mich Ihnen für solchen Edelmut je dankbar genug erweisen?« rief er. Der Schriftsteller, welcher dieses getan, war der große Knotgras und der junge Literat, den er aus dem Dunkel hervorzog und vom Hungertode errettete. Kein anderer als der später nicht minder berühmte Gnagsgeben. Möchten wir uns an diesem erfreulichen Vorgang ein Beispiel nehmen und bereitwillig allen Anfängern beistehen, welche der Hilfe bedürfen. Fortsetzung. In der folgenden Woche stellte sich Gnagsstehen wieder ein und brachte 5 zurückgewiesene Manuskripte mit. Dies überraschte den berühmten Gnotgras einigermaßen, weil die jungen Leute, von denen das Buch erzählt, nie mehr als einmal der Handreichung bedurften, um emporzukommen. Indessen arbeitete er die Schriftstücke durch, schnitt hier und da viele unnötige Blumen fort und rodete die Eigenschaftswörter scheffelweise aus. Es gelang ihm darauf, wirklich 2 der Artikel bei Zeitschriften unterzubringen. Nach Ablauf einer Woche erschien der dankbare Gnagsstehen mit einer neuen Ladung von Manuskripten. Wohl hatte es dem berühmten Autor zuerst eine hohe innere Befriedigung gewährt, dem strebsamen jungen Manne mit Erfolg helfen zu können und sich mit den großmütigen Leuten zu vergleichen, von denen das Geschichtenbuch berichtet. Jetzt aber begann sich in ihm der Argwohn zu regen, dass vielleicht nicht alles in Richtigkeit sei. Trotzdem sich sein Enthusiasmus plötzlich abgekühlt hatte, gewann er es aber nicht über sich, den jungen Menschen zurückzustoßen, der sich in seiner vertrauensvollen Herzenseinfalt so fest an ihn klammerte. Das Ende vom Liede war denn auch, dass der berühmte Schriftsteller den armen, jungen Anfänger fortdauernd auf dem Halse behielt. Die schwachen Versuche, welche er anstellte, sich der Last zu entledigen, waren vergebens. Immer wieder musste er Knacksen Rat erteilen und ihm Mut einsprechen, musste sich bemühen, die Annahme seiner Manuskripte bei den Zeitschriften durchzusetzen und sie vorher gehörig zu stutzen, weil sie sonst unbrauchbar waren. Als der junge Streber endlich im Sattel saß, schwang er sich plötzlich mit einem kühnen Sprung auf den Gipfel des Ruhms. Er beschrieb nämlich das Privatleben des berühmten Autors bis in die kleinsten Einzelheiten mit so beißendem Witz, dass sein Buch einen fabelhaften Absatz fand, dem gefeierten Schriftsteller aber vor Kränkung darüber das Herz brach. Noch mit dem letzten Atemzug seufzte er: Ach, jenes verlockende Buch hat mich betrogen. Es verschweigt die letzte Hälfte der Geschichte. Hütet euch, meine Freunde, vor strebsamen jungen Literaten. Kein Mensch soll sich vermessen, jemand vom Tode zu retten, den Gott verhungern lassen will. Er läuft sonst nur in sein eigenes Verderben. Der dankbare Gatte. Eine Dame fuhr einmal mit ihrem Söhnchen durch die Hauptstraße einer großen Stadt, als plötzlich die Pferde scheu wurden und in wildem Laufe davonjagten. Der Kutscher ward vom Bock geschleudert und die Insassen des Wagens bebten vor Todesangst. Aber ein wackerer Jüngling, der gerade mit seinem Gemüsewagen des Weges fuhr, fiel den durchgehenden Pferden in die Zügel und es gelang ihm mit Gefahr seines eigenen Lebens, sie in ihrer Flucht aufzuhalten. Die gerettete Dame ließ sich seine Adresse sagen und erzählte daheim die Heldentat ihrem Gatten, der das Buch mit den moralischen Erzählungen gelesen hatte. Dieser vergoss Tränen der Rührung bei dem erschütternden Bericht und dankte im Verein mit seinem immer wieder geschenkten Lieben dem Allgütigen, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt, für die wunderbare Hilfe. Dann sandte er nach dem wackern jungen Mann, überreichte ihm einen Wechsel auf $500 und sagte: Nimm dies zum Lohn für deine edle Tat, William Ferguson, und wenn du je eines Freundes bedarfst, so erinnere dich, dass Thomas Spaden ein dankbares Herz hat. Lasst uns hieraus lernen, dass jede gute Tat dem, der sie tut, nützt und frommt, und wenn er auch aus dem niedrigsten Stande wäre. Fortsetzung. In der folgenden Woche fand sich William Ferguson bei Herrn Spaden mit der Bitte ein, er möge ihm durch seinen Einfluss eine bessere Beschäftigung verschaffen, da er Größeres leisten könne, als den Gemüsewagen zu fahren. Herr Spaden verhalf ihm denn auch zu einer Bürostelle mit gutem Gehalt. Bald darauf wurde Williams Mutter krank und er, doch ich will mich möglichst kurz fassen, Spaden willigte ein, sie zu sich ins Haus zu nehmen. Nicht lange, so fühlte sie Sehnsucht nach ihren jüngeren Kindern, worauf Marie, Julie und Jakobchen gleichfalls bei Spaden Aufnahme fanden. Jakobchen hatte ein Taschenmesser, mit dem er sich eines Tages allein ins Wohnzimmer begab. Und ehe noch 3/4 Stunden vergingen, war das Mobiliar, welches etwa $10,000 gekostet hatte, so von ihm bearbeitet worden, dass sein Wirt sich nicht mehr schätzen ließ. Einige Tage später fiel Jakobchen die Treppe hinunter und brach den Hals. 17 Anverwandte kamen in das Haus, um seiner Leiche zu folgen. Bei der Gelegenheit wurden sie dort bekannt und fanden sich seitdem häufig in der Küche ein. Auch bekamen die Spadens vollauf zu tun, um ihnen nicht nur einmal Stecken zu verschaffen, sondern auch immer von Neuem wieder, wenn sie Abwechslung brauchten. Die alte Frau Ferguson war trunksüchtig und führte oft gottlose Reden. Da hielten es denn die Spadens aus Erkenntlichkeit gegen den Sohn für ihre Pflicht, sie von diesen Lastern zu bekehren, und widmeten sich der Aufgabe mit hohem Edelsinne. William kam häufig, erhielt immer kleinere Geldbeträge und forderte immer höhere und einträglichere Beschäftigung, zu welcher ihm die dankbaren Spadens mehr oder weniger rasch verhalfen. Nach verschiedenen Einwendungen verstand sich Spaden sogar dazu, William auf die Universität zu schicken. Aber als der Held vor den ersten Ferien das Verlangen stellte, man möge ihn aus Gesundheitsrücksichten nach Europa reisen lassen, da empörte sich der bedrängte Spaden endlich gegen seinen Tyrannen. Er schlug ihm die Forderung rundweg ab. William Fergusons Mutter war darüber so verblüfft, dass sie die Schnapsflasche fallen ließ und eine Verwünschung ihr in der Kehle stecken blieb. Als sie sich vom ersten Schrecken erholt hatte, stieß sie keuchend hervor. So also beweisen sie ihre Dankbarkeit. Wo wäre ihre Frau und ihr Junge jetzt ohne meinen Sohn? William sagte, so also beweisen sie ihre Dankbarkeit. Sagen sie einmal, habe ich ihrer Frau das Leben gerettet oder nicht? 7 Anverwandte liefen aus der Küche herbei und sagten einer nach dem anderen, so also beweisen sie ihre Dankbarkeit. Williams Schwestern standen starr vor Verwunderung. So also beweisen sie, fingen sie an, kamen jedoch nicht weiter, da ihre Mutter sie mit vor Schluchzen erstickter Stimme unterbrach und rief, und im Dienst eines solchen Ungeheuers hat mein seliger kleiner Jakob sein teures Leben geopfert. Da schwoll dem empörten Spaten der Mut, und in der Erregung des Augenblicks rief er voll edlen Zornes, hinaus aus meinem Hause, ihr Bettlerpack, ich weiß es jetzt, jenes Geschichtenbuch hat mich betört, aber es soll mich nie wieder zum Narren halten. Ja, du hast meiner Frau das Leben gerettet, donnerte er William an, und dem Nächsten, welcher das tut, mache ich auf der Stelle den Garaus. Zum Schluss bemerkte ich noch, dass ich die Geschichte mit William Fergusson in meiner persönlichen Bekanntschaft wirklich zugetragen hatte. Doch sind von mir alle Einzelheiten der Gestalt verändert worden, dass William sein Spiegelbild nicht wiedererkennen wird. Jeder Leser dieser Skizze ist wohl einmal den Beispielen des Guten gefolgt, von welchen die Bücher berichten, und hat in irgendeiner schönen, begeisterungsvollen Stunde seines Lebens eine edelmütige Tat vollbracht. Es wäre mir lieb zu erfahren, wie viele dieser großmütigen Lust haben, über jenes Erlebnis nachträglich zu reden und sich gern an die Folgen erinnern lassen, welche aus demselben entstanden sind. Ende von Abschnitt 34, gelesen von Margot.